Dişen. Einverstanden diyelim. Okay. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Kevser Göksaz. Ich bin die zuständige Ärztin für Sie. Bevor wir zu Ihren Beschwerden kommen, lassen Sie mich ein paar Informationen über Sie notieren. Okay? Warte. Ja, Frau Doktor, ich kann so lange nicht warten. Ich habe Schmerzen, deswegen bin ich jetzt da. Bitte, bitte machen Sie schnell. Ja, okay. Da habe ich schon seit 2, 3 Stunden Schmerzen. Das ist ganz, ganz schlimm. Bitte, geben Sie mir irgendwas. Okay. Wie heißen Sie bitte nochmal? Das ist aber ein komischer Name. Kevser Göktaş. Kevser Göktaş, was ist jetzt was? Was ist Vorname, was ist Ihr Nachname? Ja, natürlich, Kevser ist mein Vorname und Göktaş ist mein Nachname. Göktaş, das ist aber ein komischer Name. Ja. Sie sind aber nicht aus Wienweiler, oder? Ja, natürlich. Ich wohne in Wienweiler, aber ich komme aus der Türkei. Aus der Türkei? Ach je, dort wo dieser große, großer Putin lebt, ja? Okay. Naja, Frau Doktor, ich habe Schmerzen, ganz starke Schmerzen. Ja, okay. Ich verstehe. Aber ich muss ein paar Fragen stellen, okay? Die können Sie aber später stellen. Bitte geben Sie mir was gegen die Schmerzen, das ist schlimm. Ja, okay, ich verstehe, Sie haben Sorgen und Sie haben Schmerzen, aber ich muss diese Fragen stellen. Frau Doktor, vergessen Sie die Fragen. Ich möchte was gegen meine Schmerzen haben, bitte. Also, Sie können doch. Was für eine Beschwerden haben Sie im Moment? Endlich kommt die Frage. Hier im Bauch, ganz rechts unten im Bauch habe ich Schmerzen. Ganz kräftige. Ganz unten, okay. Ja. Wann haben Sie diese Beschwerden? Ja, das hat vor ungefähr einer Stunde angefangen, ganz langsam, ist aber jetzt ganz heftig geworden. Oh, jetzt wird es wieder ganz schlimm. Das kommt und geht und es wird immer schlimmer. Okay. Oh, bitte, geben Sie was gegen die Schmerzen. Das ist ja kaum auszuhalten. Ich werde fast schon bewusstlos. Okay, haben Sie etwas eingenommen als Medikament? Ich habe eine Aspirin genommen, aber eine Aspirin habe ich genommen. Wie viel Milligramm in welcher Dosis? Ja, eine Tablette, diese Kopfschmerztablette halt. Okay, 100 oder 500. Okay. Das, was man halt gegen Kopfschmerzen nimmt, ich habe da jetzt nicht drauf geschaut, ich weiß es nicht. Wie stark Ihre Bauchschmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Im Moment ganz stark, im Moment 10. Im Moment 9 bis 10, ganz schlimm. Bitte geben Sie was gegen Schmerzen. Hören Sie mit den Fragen auf. Es ist ja kaum auszuhalten. Ich werde gleich bewusstlos. Okay, ich gebe Ihnen eine Schmerzliste, okay? Oh, bitte, bitte, bitte. Okay, bitte schon. Aber bitte nicht vergessen, ich habe eine Allergie gegen Novalgien. Okay, Novalgien. Was wollen Sie mir geben? Okay, nee, ich würde nicht Novalgien geben. Andere Medikamente würde ich geben. Gut. Gibt es andere Allergien oder Unverträglichkeiten? Nein, also nur Novalgin-Allergien, ja. Okay. Okay. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ah, das wirkt sehr gut. Was war das für ein Medikament? Das ist schon besser geworden. Aber ja, die Schmerzen sind immer noch da, aber es ist schon viel besser. Vielen Dank. Okay, gerne. Jetzt muss ich ein paar Fragen stellen. Okay? Jetzt können Sie Ihre Fragen stellen. Wie ist Ihr Vor- und Nachname? Ja, Entschuldigung, wie heißen Sie? Mein Name ist Klaus Weichel. Klaus Weichel. Könnten Sie Ihr Vor- und Nachname langsam und kurz buchstabieren? Das sollten Sie doch wissen. Klaus, K-L-A-U-S. Ja, genau. Mein Nachname ist Weichel, Walter Emil. Ida, Cäsar, Heinrich, Emil, Ludwig, Weichel. Ludwig, ja, okay. Herr Weichel, wie alt Sie kennen, sind Sie? Sie kennen meinen Namen nicht, Frau Doktor? Ja, noch nicht. Oh, das ist aber... Ich bin doch der Bürger, der Oberbürgermeister von Kaiserslautern. Ah, ja, okay. Also, Sie haben doch hier Freunde, die kennen mich. Also ja, müssen Sie mich auch kennen. Ich bin neu. Vielleicht deswegen. Ah, dann sei Ihnen verziehen, aber einen Oberbürgermeister müssen Sie erkennen. Okay, es freut mich, kennenzulernen. Frau Schäfer-Weichel. Wie alt sind Sie? Noch sehr jung, Frau Doktor. Okay, Aber wie alt sind Sie? Ach, das wollen Sie unbedingt wissen. Ja, natürlich. Ich bin 58 Jahre alt. Okay. Wann genau sind Sie geboren? 12. April 1963. 63, okay. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin circa 1,85 Meter. 80, ja. Mhm. Und wiege 94 Kilo. Okay. Was sind Sie vom Beruf? Ja, Sie haben schon gesagt, Bürgermeister. Mhm. Ich bin Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern. Und ansonsten bin ich... In Kaiserslautern, okay. Mhm. Ja. Okay. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Ich habe jetzt neu geheiratet vor zwei Jahren. Sehr gut. Und haben Sie Kinder? Oh ja, mehrere. Ja, ja, wie viel? Ich habe zwei Töchter und einen Sohn. Ja, sehr gut. Einen Sohn. Mhm. Ja, Sie haben schon gesagt, Sie haben Bauchschmerzen im rechten Unterbauch. Ja, Frau Dr. Stimmt, ja. Ja? Mhm. Ja, ja. Und ja. Ihre Schmerzen haben plötzlich aufgetreten, vor ungefähr einer Stunde. Ja. Ja. Mhm. Und Sie haben nichts, ja, Sie haben Aspirin bekommen, aber ja, eingenommen, aber genau. Ja, nicht hilfreich war. Und was noch? Könnten Sie genau sagen oder zeigen, wo die Schmerzen am stärksten sind? Unterbauch, ja, hier rechts, rechte. Rechts unten, aber das ist, so genau kann ich das nicht zeigen. Das ist mal oben, mal unten. Dann strahlt es so ein bisschen auch in die Leiste. Und es kommt manchmal so wellenartig. Aber manchmal ist es auch eher stechend. Ja, es ist sehr unterschiedlich. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich muss erbrechen. Aber haben Sie noch nicht erbrochen, ja? Nein, nein. Mhm. Ich habe eine leichte Übelkeit. Jetzt nach dem Medikament ist es auch besser geworden. Okay. Hatten Sie schon einmal ähnliche Beschwerden früher? Nein, das ist das erste Mal. Das ist das erste Mal. Okay. Okay. Sie haben schon gesagt, Ihre Schmerzen würden Ihre Schmerzen im leichten Bereich ausstrahlen. Ja? Mhm. Ja. Okay. Und ist oder sind Ihre Schmerzen abhängig von Lebensmitteln? Nein, kann ich nicht sagen. Das kam mir jetzt ganz plötzlich. Ich habe sowas vorher noch nie gehabt. Okay, okay. Haben Sie Fieber oder fühlen Sie sich fieblich? Ist mir nicht aufgefallen, nein. Nein, okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Brennen oder? Bisher war alles in Ordnung. Ja, ich bin wegen der Prostata beim Urologen in Behandlung, aber das ist alles in Ordnung gewesen. Okay, sehr gut. Haben Sie andere Beschwerden? Bauchschmerzen, Übelkeit? Das habe ich schon gesagt, aber ich habe jetzt nur einen hohen Blutdruck, wo ich Medikamente nehme. Ja. Und sonst ist eigentlich alles in Ordnung. Okay. Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Auch seit circa 8 Jahren. Was nehmen Sie? Ich nehme, was haben wir auch schon? Ramipril. In welcher Dosierung? Och, das weiß ich nicht. Wissen Sie? Das ist so eine kleine weiße runde Pille, aber ich weiß es nicht mehr. Morgen einmal nehmen Sie. Einmal morgens. Einmal morgens. Okay. Gibt es andere oder leiden Sie an andere chronische Erkrankungen außer Bluthochdruck? Ich meine Zuckerkrankheit, erhöhte Blutfettwerte oder andere? Ja, gut, erhöhte Blutfettwerte habe ich wohl schon, aber war jetzt wohl nicht so schlimm. Ansonsten, Diabetes habe ich jetzt nicht. Ich bin regelmäßig bei der Kontrolle. Ich bin ja der Bürgermeister. Ich werde ja immer regelmäßig durchsucht oder untersucht. Und ich habe da jetzt eigentlich keine weiteren Beschwerden. Okay, okay. Das ist gut. Sind Sie schon einmal operiert worden? Ja, ich hatte schon mal eine Operation gehabt. Wegen der Gallenblase. Da habe ich Gallenblasensteine gehabt und eine Entzündung. Aber das liegt schon sehr lange zurück. Okay, und wurde Gallenblase entfallen? Ja, ja. Okay. Vor sehr langer Zeit, ja? Ja, ja, das sind schon fast 20 Jahre. Ja. Okay. Ansonsten gibt es andere Operationen? Ich hatte mal wegen dem Knie mal eine Untersuchung, aber sonst ist da eigentlich nichts bekannt. Keine Operationen bekannt, okay. Sind Sie gegen Covid-19 geimpft? Ja, ja. Ich habe schon dreimal Impfung bekommen, ja. Okay. In Ihrer Familie gibt es wichtige Erkrankungen? Ich meine gleich Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte, Herzprobleme oder? Ist nichts bekannt, nein. Na, okay. Mutter, Vater, Geschwister. Okay. Sie haben schon gesagt, Sie haben keine Fieber. Nein. Und schlafen Sie gut? Normalerweise? Auch bei den Sorgen, die wir im Moment haben, schlafe ich natürlich nicht so gut, aber an sich schon, ja. Okay. Und leiden Sie Appetitlosigkeit? Leiden Sie an Appetitlosigkeit? Nein, der Appetit ist manchmal zu gut. Ja, und während Ihrer Schmerzen würden Sie etwas essen oder trinken oder keinen Appetit? Bitte. Haben Sie das bemerkt? Während die Schmerzen? Nein. Oder seit dem Schmerzen? Nein. Keine Veränderungen gibt es, nein. Okay. Und haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang? Wie? Wo? Stuhlgang. Stuhlgang? Nein. Stuhlgang, ja. Okay. Nein, nein, das ist soweit alles in Ordnung. Was lassen auch nicht. Ja. Okay. Haben Sie Probleme auf der Arbeit, die Sie belasten oder im Leben? Oh, Frau Doktor, Sie fragen Sachen. Natürlich habe ich große Probleme. Ja. Natürlich mit den ganzen Parteien und den Politikern und den ganzen Sorgen. Also Probleme habe ich genug. Das kann schwierig sein. Probleme gibt es genug. Aber ja, sehr, ja, oder mehr Stress haben Sie. Haben natürlich, jeden Tag. Okay. Jeden Tag. Sie haben schon gesagt, Sie nehmen täglich Remipril ein. Ansonsten gibt es andere Medikamente, regelmäßig oder gelegentlich, die Sie annehmen? Nein, ab und zu mal so Schmerztabletten, aber mehr ist es nicht. Schmerztabletten, Sie meinen Aspirin, ja? Ja. Bei Bedarf. Okay. Schauen Sie, Herr Weichert? Ja. Ein schlechtes Vorbild, aber ja. Ja. Und, aber nicht viel. Nicht ja, viel. Okay. Wie viele Zigaretten rauchen Sie pro Tag? Ach, das sind so 4 bis 5 Stück vielleicht am Tag. Entschuldigung? 4. 4 bis 5 Stück am Tag. Okay, das ist nicht so hoch. Vielleicht, ja, Sie können einfach aufhören. Ja. Ja, der Stress ist einfach zu groß. Das habe ich immer wieder versucht, aber... Und seit wann rauchen Sie? Och, seit meiner Studentenzeit. Also das ist schon eine Weile her. Seitdem ich vielleicht 20 bin. Ja, okay. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Ja. Was trinken Sie und wie oft trinken Sie? Och, gerne. So ein Bier oder so ein Wein. Wein trinke ich sehr gerne, ja. Täglich? Ja, kann man schon sagen. Das stimmt schon. Ein Glas, 2 Gläser? Je nach Anlass. Manchmal werden es auch mal 2 oder 3 Gläser. Das stimmt schon. 2, 3 Gläser jeden Abend. Und auch Bier, ja? Ja. Ein, 2 Flaschen oder? Nein, das nur ab und zu mal. Das ist nicht so. Nicht so. Okay. Ja, das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Nehmen Sie nicht persönlich. Das ist leider sehr bekannt. Also Sie fragen Sachen natürlich. Als Bürgermeister darf ich doch sowas nicht sagen, aber Sie unterliegen ja Ihrer ärztlichen Schweigepflicht. Natürlich haben wir ja sehr viel Stress und manchmal nehme ich da schon mal Sachen ein, dass ich etwas ruhiger werde. Das stimmt schon. Okay. Was nehmen Sie? Och, das will ich lieber nicht verraten. Ah ja, Sie wissen nicht verraten. Okay. Sie haben schon gesagt, Sie haben Novalgin-Allergien. Ansonsten gibt es andere Allergien oder so. Nein, ist nicht bekannt. Nein, ich habe schon gefragt, wie das war. Okay. Und wie äußert sich Ihre Allergie? Ich bekomme dann immer so ganz starken Ausschlag, der Kreislauf beginnt abzufallen, das ist ganz schlimm. Okay. Und ich bekomme schlecht Luft. Okay. Okay, Herr Weinheit, auf meiner Seite habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Vielen Dank. Was glauben Sie, was es ist? Was ist das Problem? Woran kommt die Schmerzen? Ja, Sie haben sehr starke Schmerzen. Deswegen sollen Sie zuerst körperlich untersuchen und ein paar andere Dinge machen, zum Beispiel Blut abnehmen oder Ultraschall durchführen. Vielleicht, das kann, es ist sehr früh, etwas genau zu sagen, aber das kann Notfall sein, Appendizitis oder Blinddarmentzündung oder was. Mhm. Deswegen, ja, muss ich jetzt operiert werden, Frau Doktor? Zuerst gucken wir und wir sollen diese Diagnose bestätigen. Danach vielleicht, wenn es nötig ist, ja, natürlich sollen wir operieren. Ja, hoffentlich nicht. Ich will natürlich nicht operiert werden. Ne? Aber danach können wir nochmal besprechen, ja? Nach den Ergebnissen. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Frau Doktor. Das ist eine sehr nette, freundliche Kollegin. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja, danke schön. Sie sind auch. Danke schön. Vielen Dank. Gerne. Haben Kollegen noch Fragen? Fieber gefragt, oder? Nicht? Ja. Kein Fieber, genau. Wanderung fragt. Wir haben die 7. Dimension noch nicht ganz genau gefragt, oder? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Also sind die Schmerzen vom Ausgangsort an einem anderen Ort gewandert? Oder gibt es... Ja, das ist immer im rechten Unterbau. Ja. Das hatte ich aber gesagt. Strahlen die Schmerzen in einem anderen Körperregion aus? In die Leiste, hatte ich ja gesagt. Gibt es das, die Schmerzen lindert oder verstärkt? Kann ich nicht sagen. Das war jetzt vor einer Stunde. Aspirin hat nicht geholfen, also bin ich hergekommen. Das, was die Frau Doktor gegeben hat, das hat ihr geholfen. Oder gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Sowas haben Sie keine Ahnung, das kam mir ganz plötzlich. Haben Sie vorhin nicht zugehört, Herr Doktor? Das habe ich doch schon gesagt. Haben Sie als Vorerkrankheit Nierenstein? Nierenstein hatte ich einmal, ja, das stimmt, ja. Das war aber auf der linken Seite. Und brauchen Sie oft Wasserlassen gehen? Ja, das muss ich schon, aber der Urologe meint, das kommt von meiner Prostata. Und haben Sie bemerkt in Ihrem Urin rote Farbe? Ein bisschen? Nein, war bisher nichts. Wie gesagt, die Schmerzen sind erst vor einer Stunde aufgetreten. Davor war alles in Ordnung. Okay, vielen Dank. Haben Sie am Anfang einmal Toilette gehen, einen Stuhlgang, oder gehen Sie Gas ab? Also Gas ab, die Winde gehen ab. Winde gehen ab. Ja, die Winde gehen ab, damit habe ich kein Problem. Und Stuhlgang war bisher auch in Ordnung. Okay. Haben Sie Blähungen? Ja, so ein bisschen schon, ja. Normalerweise Ihre Stuhlgang, wie sieht aus? Verstopfung, gibt es Verstopfung? Nee, eigentlich ganz normal, würde ich sagen. Also, wie bisher auch. Da hatte ich bisher keine Sorgen. Ist Ihre Schmerzen ein bisschen kräftige Schmerzen? Nein. Ja, es sind sehr starke Schmerzen. Jetzt erst nach dem Medikament ist es etwas besser geworden. Ja. Okay, ich glaube, es kommen immer die gleichen Fragen. Ja, gleich. Können wir anfangen? Arsat geçiprek keser. Schön. Hallo, Oberarzt. Ich würde gerne einen neuen Patienten berichten. Ah, Frau Göktesch. Ja, guten Tag. Hallo, bitteschön. Guten Tag. Ja. Schießen Sie mal los. Ja. Klaus Weichel ist ein 58-jähriger Patient. Ist es der Klaus Weichel, unser Oberbürgermeister? Ja, ja, Oberbürgermeister. Warum haben Sie mich vorher schon gerufen, Mensch? Ja, jetzt, wenn ein Bürgermeister, wenn eine bekannte Person kommt, müssen Sie mich sofort rufen. Das geht ja, so nicht, Frau Doktor. Okay. Also, das nächste Mal aufpassen. Okay. Ich wusste gar nicht deswegen, aber ja. Dann, ja. Ja, das stimmt auch wieder, aber das hätten die Krankenschwestern Ihnen ja vielleicht sagen sollen, ne? Ja, vielleicht. Also bei sowas möchte ich in Zukunft unterrichtet werden. Okay. Herr Weichel ist ein 58-jähriger Patient. Er ist 94 Kilo schwer und 1,85 Meter Zentimeter groß. Ja, Sie wissen, er ist Oberbürgermeister und er hat sich heute wegen seit einer Stunde bestehende Bauchschmerzen vorgestellt. Seine Bauchschmerzen ist wellend förmig und stehend. Die Schmerzen würden im Leistenbereich ausgetragen. Er hat auch Übelkeit, aber er habe noch nicht erbrochen. Er hat sehr starke Schmerzen, deswegen wir haben zuerst vitale Parameter überprüft. Dann habe ich ein Schmerzmittel gegeben. Okay. Alles war in Ordnung. Er leidet an arterieller Hypertonie seit 8 Jahren. Und erhöhte Blutfettwerte auch. An Voroperationen ist Cholestektomie bekannt vor 20 Jahren. Familienanamnese unauffällig. Und vegetative Anamnese auch unauffällig. Nur Schlafprobleme wegen Sorgen, wegen Schmerzen. Okay. Und er nimmt regelmäßig Lamipril, aber in welcher Dosierung, er weiß nicht, vielleicht 5 Milligramm. Einmal täglich bei Bedarf nimmt er Aspirin. Ist rauchhaft, trinke regelmäßig Wein und ab und zu Bier. Bei ihr ist eine Novalgin-Allergie bekannt. Bei ihm ist eine Novalgin-Allergie bekannt. Okay. Anamnese und Klinik deuten am ehesten Appendizitis hin. Als Differentialdiagnose kommen Ileus oder Nierenstein in Betracht. Okay, wobei, Sie haben ja vorhin gesagt, die Winde gehen gut ab. Und Stuhlgang hat er bis vor kurzem auch gehabt. Ja. Also ist die Wahrscheinlichkeit eher gering. Okay. Sie gehen von einer akuten Appendizitis aus. Was noch? An welche Differentialdiagnosen muss man noch denken? Hat der Kollege vorhin schon gesagt. Nierenstein, ja. Er hat ja schon bekannte Nierensteine. Ja, ja. Mhm. Und das auch an Nierenstein muss man denken. Jawohl. Mhm. Und ja. Ja, ich würde gerne natürlich zuerst den Patienten körperlich untersuchen. Und Blut abnehmen. Blutbild, Entzündungsparameter. Vielleicht Urin kann man auch machen. Ja, sollte man unbedingt machen. Urin, ganz klar. Ja, Nierenstein legen. Und Ultraschall abdomen. Okay, vorerst mal, ja. Gerne durchführen. Ja. Was machen Sie dann, wenn Sie da nichts finden? CT-Abdomen kann man auch gucken oder überprüfen. Mhm. Okay, ein CT, gut. Mhm. Wunderbar. Ansonsten, wenn es sich bestätigt, dass es eine akute Appendizitis ist, operieren Sie auch? Ja, natürlich. Mhm. Okay. Wir sollen operieren. Sehr gut. Gut. Das war es, glaube ich, erstmal. Das war sehr gut. Wunderbar. Haben die Kollegen noch Fragen? Hallo, Herr Doktor. Hallo, bitteschön. Meine Frage ist, haben wir das Richtige gemacht, indem wir ein Schmerzmittel gegeben, weil die Diagnose noch nicht sicher ist? Ja, das stimmt. Aber er hatte ja sehr, sehr starke Schmerzen, also war das schon richtig, ja. Und der Patient auch ist im Krankenhaus, deswegen. Okay. Maßnahmen habe ich, als Einzelmaßnahmen oder würde ich einen benötigten Zugang legen und einen Schmerzmittel geben. Mhm. Vielleicht. Und den Patienten nüchtern lassen. Okay. Ja, das war's. Sehr gut. Das war, glaube ich, schon okay. Differentialdiagnose. Efendim, auf Deutsch? Pyelonephritis. Eine Pyelonephritis, ja. Das ist mehr in der rechten Flanke oben, aber natürlich ein Infekt der Harnwege, klar. Oder auch Divertikulitis sein, aber Divertikulitis ist mehr auf der linken Seite. Linken Seite, aber rechts Seite auch geht, ja, manchmal. Ja, gut. Eine Kronschübe kann auch sein. Ja. Ein Schub, ein Kronenschub, genau, also ein Schub vom Morbus Crohn, das oder kann auch sein, richtig. Colon oder Sekund Karzinom. Ein Karzinom, muss man auch immer denken, das stimmt, das kann auch mal sowas machen. Epididymitis, ich hatte Erfahrung. Ich habe nichts verstanden, eine nach dem anderen. Rechte seitige Epididymitis. Epididymitis, okay, ja. Das ist eher eine Stufe, eine Etage tiefer vielleicht. Aber wenn die Schmerzen heftig sind, dann kann es auch in den Bauch ausstrahlen. Das stimmt, ja. Okay. Oder ein rechtsseitiger inguinaler Lymphknoten mit Infektion könnte so eine heftige Schmerzen verursachen. Das stimmt auch. Also das heißt, die lokalen Lymphknotenstationen können entzündet sein. Und rechtsseitige Harnleiter, unten Harnleiterstein. Harnleiterstein, genau. Also an Stein muss man überdenken, das ist immer ganz akut, sehr heftig und sehr schmerzhaft, ja. Wenn der Patient weibliche Person wäre, ja, eine Frau wäre, dann können wir andere etwas hier denken. Das ist richtig, genau. Da muss man auch noch andere Sachen denken. Mhm. Aber das war jetzt ein männlicher Patient, das ist richtig, jawohl. Und Also wir haben vergessen, da oben in Sachen könnte auch sein, ja, eine Cholecystitis oder... Wobei er hat jetzt keine Gallenblase, aber Cholecystitis, ja. Leber, also können auch natürlich auch mal. Oder Pankreas. Ja. Sehr gut. Oder eine, man macht auch so eine Aortendissektion im Bauch. Rechtsseitig, also ausstehen, linken, ja, weiß ich nicht, rechtsseitig geht. Hm. Ist mehr in der Mitte, glaube ich. Ja, vielleicht eine retroperitonale Tumoren auch. Manchmal können auch mal solche Verwachsungen, ein Bridenilius, auch mal solche Schmerzen machen. Das heißt Verklebungen von der Darmwand mit dem Peritoneum zum Beispiel oder Bauchwand. Können manchmal auch solche ganz, ganz starken Schmerzen auslösen. Ein Bridenilius. Ja. Okay, sehr gut. Wunderbar. Vielen Dank. Dann danke ich Ihnen allen. Eine aktive Truppe heute. Wir haben, glaube ich, auch einige Gastroenterologen unter uns gehabt oder Chirurgen. Ja. Sehr gut. Ich hoffe, dass wir alles richtig gemacht haben, liebe Chirurgen. Wem fragen Sie das? die hier Chirurgen sind. Okay, also ich hatte mal gelernt, Bauchschmerzen ist immer als erstes akutes Abdomen und das muss immer erstmal von einem Chirurgen angeschaut werden, bevor ein Internist da drauf guckt. Ja, das ist richtig. Und ich habe viele Erfahrungen davon, ja, zum Beispiel die kleine Kinder, ja, dass die Hirnscheunlein-Purpura hat, ja, sehr komplizierte Patienten. Sie können nicht so einfach herausfinden, was sie hat. Ja, also, ist das eine akuten Abdomen oder nicht? Ja, ja, das ist ganz stimmt. Kompliziert und schwierig, sicherlich, nicht einfach.